Lektion 5. Grundtext. Ein verlockender Vorschlag. Liebe Freunde, was sagen Sie zu einem Abendbrot? Aber ehrlich, genieren Sie sich bitte nicht. Offen gestanden, ich habe heute noch nichts Ordentliches gegessen. Ich bin auch hungrig. Ich habe sogar einen Bärenhunger. Durstig bin ich auch. Und ich habe keinen Hunger. Freilich habe ich Durst. Das macht nichts. Wer Durst hat, muss auch Hunger haben. Wie bekannt, der Appetit kommt beim Essen. Das stimmt. Ich kenne noch ein Sprichwort zu diesem Thema. Hunger ist der beste Koch. Das gilt nicht mir. Ich will nicht prahlen, aber ich koche besser als jeder Hunger. Ich bin auf Sie neidisch. Das ist aber kein giftiger Neid. Diese Kunst fällt mir bloß sehr schwer. Ich tauge nicht dazu. Ich habe immer Angst davor, dass ich alle Lebensmittel verderbe. Sie haben davor nichts zu fürchten. Die Lebensmittel verderben eher, wenn Sie sie überhaupt nicht gebrauchen. Darüber hinaus, Übung macht den Meister. Das schon, aber hier ist ein anderes Sprichwort gerecht. Schuster, bleib bei deinem Leisten. Ich habe etwas einzuwenden. Einmal als Kind habe ich eine Torte zubereitet. Na und? Wie schmeckte sie ihren Eltern? Schwer zu sagen. Sie haben mutig alles bis zum letzten Stück gegessen. Freilich nachher, ich weiß nicht warum, aber bald begannen sie mächtig zu trinken. Sie tranken so viel, dass ich zuerst in Erregung geriet und letztlich erschrak. Meine Mutter leerte 2 volle Teekannen aus und Vater schaffte 5 Flaschen Bier. Als das Bier zu Ende ging, begann Vater sogar Wasser aus dem Hahn zu trinken. Bei diesem entsetzlichen Anblick begann ich zu weinen. War Ihre Torte zu süß? Wenn es so süß in der Tat wäre, wäre es nicht so bitter. Ich meine, sie war ein bisschen versalzen. Wie? Haben Sie die Torte gesalzt? Das ist aber toll. Das ist allerhand. Ja, ich habe Salz mit Zucker verwechselt. Das ist ganz mein Fall. Gerade davor habe ich Angst. Aber warum schwiegen dabei Ihre unglücklichen Eltern? Sie wollten mich nicht beleidigen. Es war mein erster Versuch. Sie wurden nicht einmal böse. Der Vater gestand nach vielen Jahren, dass es für ihn ein guter Anlass gewesen war, ein bisschen mehr Bier als sonst zu trinken. Komisch, nicht wahr? Eine feine Geschichte. Tja, der erste Fladen wird zum Klumpen. Zurück zu Ihrem Vorschlag. Vielleicht haben Sie wieder eine Torte nach jenem Rezept gebacken? Nein, ich möchte sie mit etwas anderem bewirten. Zum Beispiel? Mit noch einer Geschichte? Spaß beiseite. Aber Spaß muss sein. Nebenbei gesagt, fast alle Frauen haben geistreiche Männer gern. In der Tat. Endlich habe ich das Wichtigste begriffen. In diesen Angelegenheiten habe ich immer Pech. Nun verstehe ich warum. Ich bin bloß kein Witzbold. Aber mein Freund, lassen Sie sich keine grauen Haare wachsen. Vor einer Mahlzeit muss man gut gelaunt sein. Verstimmte Menschen am Tisch riskieren ihre Gesundheit. Bestimmt, ich bin wieder guter Laune. Das gefällt mir nicht, wenn sich meine Gäste langweilen. Was unsere Gesellschaft betrifft, ist sie bei weitem nicht langweilig. Ich meine, wir vergnügen uns ganz anständig. Nebenbei gemerkt, fast alle Frauen lieben lustige, heitere und anständige Männer. Frau Huber, ich beschwöre Sie. Na also, meine Freunde, zurück zu meiner Spezialität. Ach, ich bin auf die gespannt. Jetzt, nach der Geschichte mit der Torte, haben Sie eine klare Vorstellung von meinen kulinarischen Fähigkeiten. Nebenbei gesagt, fast alle Frauen. Frau Huber. Entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche, aber Herr Müller wird es nicht überleben. Sie meinen so? Ich bin davon überzeugt. Und deswegen möchte ich Ihnen Kaffee nach einem besonderen Rezept anbieten. Mit Salz? Eben. Sie haben es geraten. Wieso? Ist das möglich? Habe ich mich nicht verhört? Nein, alles ist ganz einfach. Ein kleines Geheimnis. Beim Kochen muss man in die Kaffeekanne ein klein bisschen Salz zugeben. Das Salz verstärkt den Duft des Kaffees. Ach so. Moment mal, Herr Riedle. Wenn ich mich nicht irre, haben Sie uns ein tüchtiges Abendbrot versprochen. Oder versprechen und halten ist zweierlei? Nehmen Sie Ihre Worte zurück? Auf keinen Fall. Ich sage mich von meinen Worten nie los. Von vornherein wollte ich Sie ins Restaurant einladen. Ich halte alle frei. Aber zuerst, um den Appetit anzuregen, meine Spezialität. Sie sind sehr gastfreundlich und sehr freigebig. Und ob, meine Frau kann geizige Männer nicht leiden. Dabei bin ich äußerst bescheiden. Beiläufig gesagt, fast alle Frauen...